Ihr hört jetzt 1Live Domian vom letzten Samstag. Bitte heute nicht anrufen. 1Live Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio, was es ab sofort auch am Samstag geben wird. Aber in etwas veränderter Form und Fassung. Samstags werde ich immer einen prominenten Gast hier bei mir haben, der sich euren Fragen und euren Anmerkungen stellt. Ihr könnt also meinen prominenten Gast anrufen und ihn fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Es geht los heute Abend, heute Nacht mit einer Frau, die 10 Jahre die Talk Queen im deutschen Nachmittagsfernsehen war. Über 30.000 Gäste hatte sie in ihrer Sendung und mit über 30.000 Gästen hat sie über alles Mögliche und Unmögliche gesprochen. Herzlich willkommen, Arabella Kiesbauer. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, das ist so die Frau meiner einsamen Nächte. Ich bin die Frau deiner einsamen Nächte. Das musst du jetzt aber erklären, weil sonst rotiert mein Freund zu Hause, wenn er jetzt gerade zuschaut. Nein, in all den Jahren, als du deine Talkshow gemacht hast, gab es sehr oft Wiederholungen in der Nacht. Wiederholungen, ja. Und wenn ich dann von meiner Sendung nach Hause gekommen bin, zappte ich durch die Kanäle und wen sah ich? Arabella Kiesbauer. Aha. Insofern habe ich sehr, sehr viele Sendungen von dir gesehen, nicht am Nachmittag, aber in der Nacht. Ja. Mhm. Arabella, diese Sendung beginnt immer mit 5 Domian-spezifischen Fragen. Okay. Und das machen wir jetzt auch. Gut. Ja. Die erste Frage lautet, bei welchem Menschen würdest du dich gerne entschuldigen? Das weiß ich sofort, weil mir das wirklich auf der Seele lastet, bei meiner Großmutter. Dafür, dass ich manchmal, ich bin ja bei meiner Großmutter aufgewachsen, dass ich manchmal wirklich ganz unausstehlich war und sehr schwierig war. Und ich immer noch das Gefühl habe, ich habe nicht oft genug gesagt, was sie mir bedeutet hat und wie wichtig sie für mich war. Die Großmutter ist ja verstorben, ja, sodass das dann nicht geht mehr. Ja. Zweite Frage, wenn du einen Tag lang ein Mann sein könntest, was würdest du tun? Ich glaube, dann würde ich einfach wirklich versuchen, Mädels aufzureißen. Ja. Ja. Ja. Ja. Warum? Und ich würde gerne wissen, wie Sex als Mann ist. Genau. Aber ich glaube, die Frage stellt sich jede Frau wahrscheinlich, ja, ja, oder? Man will mal wissen, wie es umgekehrt genau ist. Genau. Ja. Dritte Frage, was hast du aus Eifersucht schon getan? Ja, also mit Geschirr geschmissen, das ist ja ganz normal. Das macht ja wahrscheinlich fast jeder, der eifersüchtig ist. Ja, aber ich glaube, über den Rahmen hinaus geht es eigentlich nicht. Ich bin zwar sehr eifersüchtig, aber... Also eher eine, die sich dann vielleicht rächt. Nicht indem sie dann auch irgendwelche fremdgehartigen Dinge macht, sondern sich irgendwelche Spitzfindigkeiten, Boshaftigkeiten überlegt. Weißt du eine Boshaftigkeit noch? Zu piesacken. Ja, zum Beispiel, dass dann so halb und halb Klöße, also Knödel, die habe ich dann mal mit Waschpulver gemacht. Oh ja. Das sieht man erstmal nicht, das merkt man erst, wenn es richtig schäumt. Aber das ist ja noch ein bisschen spaßig. So ganz findest du? Ja. Ja, nicht unbedingt. Also das ist schon nah an der Lebensmittelvergiftung. Ja, na, das stimmt schon. Ja. Also wenn du die Stereoanlage aus dem Fenster schmeißen würdest, des Freundes, ist glaube ich noch ein bisschen härter. Meine Stereoanlage sicherlich. Nein, des Freundes. Nein, nein, sowas mache ich nicht. Vierte Frage, wie oft putzt du dir die Zähne? Meistens 3-mal täglich. Ja. Sie sehen fabelhaft aus. Hast du sie gebleached, also so gebleicht? Nein. Sie sind wirklich von Natur aus so weiß. Ja. Ja, Kompliment. Jetzt traue ich mich aber gar nicht mehr, den Mund aufzumachen. Und die letzte Frage, was würdest du Gott fragen? Das klingt jetzt so hochtrabend als Frage, kann ich dir gar nicht so beantworten, weil ich eigentlich immer Zwiegespräche mit Gott führe und ihn tagtäglich sehr oft auch um Dinge bitte, um Gefälligkeiten für andere und auch für mich und mich auch jeden Tag bedanke. Bei Gott habe ich heute auch schon gemacht. Also eine spezielle Frage, wenn du ihm gegenüber sitzen könntest, gibt es nicht? Nein, weil, sage ich mal, die alltäglichen Fragen, die frage ich sowieso und bitte da um Hilfe. Mhm. Also ich, das ist für mich, Gott ist jetzt nicht irgendein entrücktes Wesen oder eine Hoheit oder eine Macht oder irgendetwas, was da oben thront, dem ich dann irgendwann mal eine Frage stellen würde, säße er denn mir gegenüber am Tisch, sondern also ich habe eigentlich eine spirituelle Verbundenheit mit einer Macht, die da oben ist. Ob wir die jetzt Gott, Jehova oder Allah nennen, das ist mir dann eigentlich gleich. Okay, gut. Dann fangen wir gleich mit unserem ersten Zuschauer an, der angerufen hat. Das ist der Ben. Und Ben ist 26 Jahre alt. Hallo Ben. Hallo Domian. Grüße dich. Grüße dich. Hi Arabella. Hallo. Du hast auch eine Frage an Arabella. Ja, folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr das heute Abend gesehen habt. Heute war ja die erste Folge der Dschungelshow. Ja. Ja, dann wollte ich Arabella gerne fragen, würdest du da mitmachen, Arabella, wenn man auf dich zukäme und sagen würde, Arabella im Dschungelcamp? Würdest du da mitmachen? Nein, würde ich nicht mitmachen, aber nicht, weil ich jetzt so zickig und abgehoben bin. Also Dschungel privat bin ich eine große Freundin von und habe schon einige Trackings auch gemacht. Da bin ich auch dann also wirklich ganz ungeschminkt und ganz, ganz einfach in irgendwelchen Strohhütten. Ich habe auch schon unter freiem Himmel übernachtet im Dschungel, weil wir uns mit dem Führer mal verlaufen haben. Aber bei der Sendung würde ich nicht mitmachen. Warum genau? Also hast du die Kandidaten gesehen? Also kämst du nicht mit denen klar? Ich bin ein Stück weit Einzelgeher, deswegen für mich so eine Gruppensituation wäre schon schwierig, wobei das ja natürlich vom Sender auch beabsichtigt ist. Die wollen ja da auch eine gewisse Gruppendynamik, die brauchen sie ja auch für die Quote. Und man kann ja nur hoffen, dass die sich dann auch in die Haare kriegen, die Prominenten, die dann im Dschungelcamp sind. Aber dem würde ich mich einfach persönlich nicht aussetzen wollen. Gut, Ben, danke für deine Frage. Ja, danke, Doris. Euch noch einen schönen Abend. Ja, danke schön. Du hast gerade das Stichwort selbst gesagt, dass du privat schon im Dschungel warst und soweit ich informiert bin, jetzt nach der Beendigung deiner Fernsehzeit, hast du eine lange Reise gemacht. Ja, aber auch nicht zum ersten Mal. Ich weiß nicht, warum sich da jetzt alle so drauf gestürzt haben. Im Endeffekt war ich ein paar Mal schon, habe ich mir so eine Auszeit auch genommen vom Fernsehen, wo ich wirklich für ein paar Wochen dann eben nach Asien bin, also richtig schön weit weg. Wie lange warst du dieses Jahr weg? 5 Wochen. Das war gar nicht so viel länger als eigentlich dann auch die anderen Urlaube. Und eigentlich kann man sich das gar nicht vorstellen, Arabella Kiesbauer mit Rucksack und so ganz schlicht. Als richtiger Backpacker, ehrlich? Ja. Also nicht mit 5-Sterne-Vorbuchung irgendwo. Nein, überhaupt nicht. Wie bist du gereist? Alleine oder mit Freunden? Beides. Alleine, weil jetzt nicht jeder sich 5 Wochen Zeit nehmen kann in meinem Freundeskreis. Und deswegen war ich teilweise allein, teilweise mit einer Freundin, teilweise auch mit meinem Freund. Hast du Angst gehabt mal unterwegs? Nein. Also unerschrocken? Nein. Auch also wie ich gesagt habe, ich bin auch eine Einzelgängerin, deswegen das stört mich nicht, wenn ich alleine bin. Ja. Ich kann mich sehr gut eigentlich mit mir selbst auch beschäftigen. Und Angst... Nein, habe ich eigentlich nicht. Also ich bin ja zum Glück eine recht große, kräftige Frau. Also da muss ich keine Angst haben. Ich kann mich schon verteidigen. Ja, und auch kein Ekelfaktor irgendwie. Man wird ja konfrontiert. Doch, schon. Also da bin ich dann doch wieder ein bisschen sehr Weibchen. Also Spinnen und so sind nicht meins. Schlangen mag ich gerne, aber Spinnen mag ich nicht. Aber da bist du noch konfrontiert, ne? Sehr viel mit solchen Sachen. Mit kleinen. Allerlei Getier natürlich. Gleich am ersten Abend, das war eben so eine Strohhütte. Und da lag so eine Matratze am Boden. Durfte man auch nicht so genau hinsehen, wann das Leintuch dann das letzte Mal gewaschen wurde wahrscheinlich. Also ich habe dann sowieso so einen Leinen Schlafsack, so ganz einfach, damit ich da so wenigstens in meinem eigenen Schmutz das ist so die kleine Privatheit, ne? Ja, genau. Das ist kein richtiger Luxus, aber dann schlafe ich wenigstens in meinem eigenen Dreck. Und da ist dann also war gleich eine Riesenspinne, die sind ja dort alle so riesengroß und also da hat Arabella Angst gehabt. Da habe ich dann schon mal kurz gekriegt, ja. Du warst auch in einem buddhistischen Kloster. Ja. Wie hast du aufgrund der geografischen Ferne und auch der mentalen Ferne zu deinem Leben und zu deiner Arbeit über dich gedacht, wenn man in dieser Stille, in dieser Abgeschiedenheit lebt? Da waren sämtliche Gedanken und auch Gefühle dabei. Also es war sicherlich auch ein Wechselbad. Gerade in der Stille kommst du ja wirklich zum Nachdenken. Und dann war auch eine gewisse Verunsicherung da, weil ich eben nach 10 Jahren aufgehört habe mit etwas, was sehr gut lief und was auch wirklich 10 Jahre mein Baby gewesen ist, wo ich mich auch zu Hause gefühlt habe. Und dann plötzlich damit aufzuhören und ja eigentlich erstmal vor dem Nichts zu stehen. Das war dann schon auch ein mulmiges Gefühl, das ich da auch hatte. Was hast du aus diesem Kloster, aus der Stille, aus dieser Meditation mitgebracht? Die Erkenntnis, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, das war wahrscheinlich das Wichtigste. Und auch das Beruhigendste dann letztendlich. Also es war einfach dann doch ein gutes Gefühl, mit dem ich auch aus dem ganzen Urlaub zurückgekommen bin. Du sagst die richtige Entscheidung, heißt das, dass du bei ProSieben aufgehört hast oder haben die gekündigt, haben die dich rausgeschmissen? Naja, es war so, dass ich ProSieben gebeten habe, dass ich aus meinem Vertrag entlassen, nein, eigentlich nicht, sowas nicht. Also ich habe gesagt, ich möchte mit der Sendung aufhören. Mhm. Was machen wir? Mhm. Ja. Und dann hat ProSieben gesagt, naja gut, dann lass uns den Vertrag auflösen. Dann habe ich gesagt, naja, okay, ja, dann ist es das gewesen. Warum hast du gesagt, dass du mit der Sendung aufhören möchtest? Das ist ja dein Kind gewesen. Ja, weil die Sendung sich verändert hat in der letzten Zeit, beziehungsweise eine andere Richtung hätte nehmen sollen. Also das hätte dann eben mit Fake-Schauspielern, genau, also ja, nicht mit echten Gästen, ja, stattfinden sollen. Das wäre dann einfach eine andere Sendung auch gewesen. Was ja grässlich ist. Es ist nicht meins. Ich finde es furchtbar. Ja, ich kann auch nicht verstehen, dass diese Nachmittagsgerichtsshows so funktionieren. Ich ertrage das nicht, mir das lange anzugucken. Ich ertrage es wirklich nicht. Ja, ja. Aber das Publikum will es sehen und die Quoten sind groß und der Erfolg ebenso. Als du ausgestiegen bist, hast du einige Interviews gegeben, die auch für Furore gesorgt haben. Unter anderem ein Interview in einer großen österreichischen Zeitung, da hast du über das deutsche Fernsehen gesprochen. Ich zitiere mal einen Satz, den du da gesagt hast. Man hat teilweise das Gefühl, in Deutschland wird Fernsehen gemacht nach dem Motto, produziert Scheiße, 1 Milliarde Fliegen können sich nicht irren. Mhm. Daraufhin gab es ein riesen Theater, viele Kollegen, Dieter Thomas Heck, Frank Elsner haben sich geäußert und auch die RTL-Kollegin Katja Burkhardt hat sich geäußert und hat gesagt, Arabella Kiesbauer sollte das Publikum nicht beleidigen. Sie sollte die Fehler lieber bei sich selber suchen, bevor sie andere so hart kritisiert. Siehst du Fehler auch bei dir, dass du vielleicht mit deiner Show und wie du sie gemacht hast, auch dazu beigetragen hast, dass das Niveau vor allen Dingen der Nachmittagstalkshows gesunken ist? Große Frage, weitläufige Antwort. Klar, natürlich habe ich Fehler auch bei mir gesucht und auch gefunden. Wir haben Fehler gemacht und ich habe Fehler auch gemacht in diesen 10 Jahren. Sagst du einen Fehler? Wir haben zum Beispiel einmal eine Sendung gehabt, da gab es eine Internetstripperin, und da haben wir nicht nur drüber gesprochen, was ja legitim wäre, sondern wir haben zum Beispiel auch da Ausschnitte gebracht, wo sie barbusig eben strippt. Ja. Ja, Im Nachmittagsprogramm. Im Nachmittagsprogramm, ja, muss man dazu sagen. Und das war aber auch vor einigen Jahren. Ich meine, heute im Nachmittagsprogramm würde sich da vielleicht keiner mehr aufregen. Mhm. Heute ist es vielleicht auch was anderes, aber zur damaligen Zeit sind wir da auf jeden Fall über die Grenzen gegangen. Also, würdest du sagen, dass du den Trash, was immer man unter Trash verstehen mag, also schon ein sehr niedriges Niveau, dass du das mit forciert hast auch in der Show? Auch, ja, auch. Warum? Aber ich muss dir auch ehrlich sagen, es geht mir mittlerweile auch auf die Nerven, dass immer auf diesem Wort Trash herumgeritten wird, denn über allem haben wir auch eine sehr, sehr gute, niveauvolle, auch niveauvolle Sendung gemacht. Also ja, von 2777 Sendungen, die ich gemacht habe, gab es einige Sendungen, die waren absoluter Trash, ja, aber es gab auch sehr viele, sehr gute Sendungen. Ich muss dir sagen, ich habe eine Sendung gesehen, da hattest du Eltern zu Gast, deren Kinder gestorben waren. Und das hast du so gut gemacht, dass ich wirklich da vor dem Fernseher nachts gesessen habe und tief berührt mir diese ganze Show angeguckt habe. Du hast recht. Und dann gab es natürlich auch die andere Sendung, wo ich dachte, was macht sie das jetzt? Mhm. So, wir haben einen Anrufer. Einen Anrufer, und zwar ist das der, jetzt muss ich mal gucken, auf welcher, das ist der Heinrich. Hallo Heinrich. Hallo. Ja, Heinrich. Hallo Frau Arabella, hallo Herr Jürgen. Ja. Hallo Herr Heinrich. Ja. Deine Frage an die Arabella. Was war der Moment, in dem Sie selber als Zuschauerin Ihre eigene Sendung nicht mehr eingeschaltet hätten, und waren in Ihrer Show eigentlich immer alle Gäste wirklich echt? Zweite Frage, die Gäste waren immer echt, ja. Weil das sah ja manchmal schon ein bisschen nach Theater, ja, aus. Hm? Das sah, ja, aber das Leben, das ganze Leben ist Theater, kannst du sagen. Also da gab es schon auch, muss ich dir beipflichten, Geschichten, wo ich selber gedacht habe, das gibt's doch eigentlich nicht. Ja, aber so ist das Leben. Ja. Also es ist nicht so wie beim Geständnis jetzt, dass da irgendwelche Leute aus Fitnessstudios rausgecastet wurden und in die Sendung geholt wurden. Ich meine, Sie würden das wahrscheinlich jetzt auch nicht zugeben, wenn es so wäre, oder? Das wäre aber traurig, weil dann müsstest du die Frage ja gar nicht stellen. Ja, nein, also das klar. Prinzip des Talks, das ist eine journalistische Sendung, da müssen quasi Betroffene ja dann über welches Thema auch immer. Ja, manchmal war es ja nicht so journalistisch. Also ich habe meine Sendung gesehen, da hat jemand Ohrenschmalz gesammelt. Ich war beim Mittagessen und das war nicht so ganz journalistisch und auch nicht so appetitlich. Die Ohrenschmalz-Sendung? Ja. Erinnerst du dich? Ja, ich glaube, die Ohrenschmalz-Sendung war eine unserer ersten April-Sendungen. Aha. Ja, wirklich? Also, ich weiß nicht, das wurde. Ja, also die ersten April-Sendungen, die waren Also da zum Beispiel einmal die Redaktion hat auch die Talkgäste gespielt. Aber das waren ja dann wirklich gekennzeichnete Sendungen. Da stand dann also am Ende natürlich April, April, da haben wir euch verarscht. Aber da wurde ich auch einmal verarscht in einer April-Sendung. Ja. Du hast, Heinrich, gerade am Anfang formuliert, bei welcher Sendung Arabella ihre eigene Show ausgeschaltet hätte, wenn sie Zuschauerin gewesen wäre. Das hast du noch nicht beantwortet. Ja, zum Beispiel bei einer von diesen Ekel-Sendungen, die wir auch gemacht haben. Das war ein sehr gutes Beispiel von dir, Heinrich. Ja. Ja. Gut, Heinrich, danke für deinen Anruf. Das war wirklich unappetitlich. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Es gab ja damals vor vielen Jahren auch mal einen Eklat in Bayern. Da wollte die Bayerische Landesmedienanstalt, initiiert, glaube ich, durch den Ministerpräsidenten Stoiber, die Senderechte für Arabella entziehen. Was war da los? Warum haben die sich so aufgeregt? Initiiert war das eigentlich durch die bayerischen Landfrauen. Ach so. Wirklich, ja. Die Anstoß daran genommen haben, dass wir, also was genau, weiß ich jetzt nicht, frauenverachtend oder zu pornografisch wären am Nachmittag. Und es war ein allgemeiner Vorwurf. Es bezog sich nicht auf eine Sequenz oder eine besondere Sendung. Die haben dann schon mit Beispielen gearbeitet. Bitte frag mich jetzt aber nicht nach den Beispielen. Aber die haben sich schon einige Beispiele rausgepickt und dann eigentlich ganz massiv auch Front gegen uns gemacht. Und es ging dann bis eben zu Stoiber, der mir kurze Zeit vorher noch den bayerischen, wie ist es da, Fernsehpreis überreicht hatte, aber dann plötzlich, also gegen die Sendung war vorher was, also ganz toll und dann war es plötzlich nicht mehr so toll. Und wie seid ihr da rausgekommen? Euch gab es dann danach dann ja doch noch weiter. Ja, das war schon dann auch, aber ich bin eigentlich froh drüber, dass das damals ins Rollen gebracht wurde, weil das eigentlich das erste Mal war, dass wir wirklich der Kritik auch ausgesetzt waren. Wir wurden ja am Anfang sehr hoch gelobt, da war die Sendung sehr kultig und eigentlich, um dich weiterzuentwickeln, brauchst du ja auch Kritik. Ja, und da haben wir dann schon gesehen, okay, dass wir vielleicht diese Spielwiese, die wir hatten, einfach zu sehr auch ausgenutzt hatten. Und dass es schon ganz gut ist, wenn da ein paar Grenzen auf uns gesetzt werden. Ja. Was würdest du sagen jetzt im Nachhinein, warum seid ihr immer wieder über die Grenzen gegangen, dass ihr Dinge gemacht habt, von denen du heute selbst sagst, nee, das war schon nicht in Ordnung? Ja, sicherlich, auch weil wir Pioniere waren. Also wir haben ja den ersten Talk für junge Leute gemacht und in dem Moment, wo du da selber auch experimentierst, was können wir alles machen, also wir wollen alles machen und was können wir alles machen, schlägst du auch über die Stränge. Das bleibt ja nicht aus, das ist so wie im Leben selbst. Also wenn du lebst, dann versuchst du das Leben auszukosten, dann machst du auch nicht alles richtig. Du hast mal eine Sendung, wenn auch nicht im Nachmittagsprogramm, aber etwas später, über Sodomie gemacht. Also über nicht eine ganze Sendung, aber in einer Sendung, genau, das war Arabella Night. Ja, also Sex mit Tieren. Genau. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es da so eine Formulierung, bist du deiner Stute treu? Du musst aber dazu verstehen, ich meine, darüber haben sich auch alle mokiert, aber das ist in, ich meine, wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, und das machst du ja im Vorfeld, wenn du Talkgäste hast, die Sodomisten sind, also da gab es eben einen Sodomisten, der übrigens Journalist war, by the way, im wirklichen Leben, den wir aber jetzt also nicht gezeigt haben, der saß hinter so einer transparenten Wand. Dann vom Gefühl her, er liebt sein Pferd, seine Stute und hat das Gefühl, er ist ihr treu. Das ist seine Partnerin gewesen. Also für den war diese Frage die normalste in der Welt. Nur alle anderen, die natürlich, also ich meine, wir haben jetzt so viel wie nichts am Hut, aber bei dem ganzen Thema runzelt man ja. Aber das ist so eine Thematik, wo du sagen würdest, das, so würde ich nicht mehr vor eine Kamera gehen mit einem solchen Thema. Doch, das schon. Das würdest du schon machen. Ah ja. Also ich meine, es interessiert mich jetzt nicht mehr, weil ich habe es ja gemacht, aber das empfinde ich heute jetzt nicht als Fehler, nein. Ja. Der nächste Anrufer ist dran. Und zwar ist das Andreas, 19 Jahre alt. Hallo Andreas, grüß dich. Hallo Arabella, hallo Domian. Ja, Andreas, deine Frage an die Arabella. Meine Frage an die Arabella ist folgende. Und zwar wollte ich mal wissen, warum sie die letzte Show, und zwar das Geständnis, überhaupt noch moderiert hat. Weil sie stand ja eigentlich immer für den ehrlichen Daily Talk mit echten Leuten. Und da würde mich mal interessieren, warum sie das noch gemacht hat. Weil das war ja eigentlich ganz klar keine klare Linie, die sie verfolgt hat. Sondern sie hat sich zuletzt ja so ein bisschen dann irgendwie an den Sender gebunden, weil der Sender hat doch bestimmt gesagt, mach doch mal die Sendung Das Geständnis. Okay, bevor du antwortest, wie lange hast du das moderiert? Noch? Das Geständnis? Eine Weile, ne, meine ich? Ja, vielleicht. Dreiviertel Jahr? Nein, so lange nicht, aber 2 Monate wird schon gewesen sein. Also okay, die Frage? Also das war eigentlich ein Experiment, ja, weil ich auch nicht glauben konnte, ich war ja eben oder bin bis zum heutigen Tag noch die Verfechterin also des echten Talks und ich konnte eigentlich nicht glauben, dass der Zuschauer wirklich den echten Talk nicht mehr sehen will mit den echten Gästen, obwohl die anderen Shows, die Gerichtsshows wirklich sehr, sehr gute Quoten hatten. Und als Experiment quasi meinen eigenen Talk gegen den Fake Talk, sage ich jetzt mal, gegen diese Scripted Reality laufen zu lassen, musste ich leider sehen, dass wirklich die Zuschauer dem Geständnis höhere Quoten gegeben haben als meiner Talksendung mit den echten Gästen. Warum tickt der Zuschauer so? Was meinst du? Naja, du kannst einfach bei der Scripted Reality natürlich, wo nach Drehbuch gearbeitet wird, wo alles auswendig gelernt wird, die Akzente, die dramaturgischen Höhepunkte wirklich dann alle 30 Sekunden setzen. Das hast du natürlich in einem Gespräch, in einem normalen, kann ich das nicht so timen. Ne? Schon, aber die Leute wissen es ja, dass sie Schauspieler sind und trotzdem scheint es das ist egal, also es ist ein Spielfilm, sieht man sich ja auch an. Ja. Ja. Andreas, danke für deine Frage. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. 10 Jahre... Talkshow ist natürlich wahnsinnig, wenn man das jeden Nachmittag macht. Kannst du, wenn du Revue passieren lässt, vieles wirst du vergessen haben, das ist ja auch völlig normal, gibt es einen Menschen, ein Schicksal, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das war das Bewegendste eigentlich in dieser Zeit? Einige. Doch, auch. Einige wenige sicherlich, aber ein junges Mädchen, das in einer Sendung, als wir über Drogen gesprochen haben, von ihrer Mutter erzählt hat, die heroinsüchtig war viele, viele Jahre und an den Drogen zugrunde gegangen ist. Also dieses Mädchen war zum damaligen Zeitpunkt 16 Jahre alt, die hat das sehr eindrucksvoll geschildert und kam damals mit der Botschaft zu mir ins Studio, um eben vor Drogen zu warnen. Und hat sie gesagt, also ich habe das wirklich tagtäglich mitbekommen, das zerstört euch, probiert das bitte nicht aus. Oder ein anderes kleines Mädchen, die an Drogerie leidet. Das ist die Krankheit, an der man oder mit der man 6 bis 10 Mal so schnell altert. Sehr schlimm. Sehr schlimm. Aber ein entzückendes Kind, voller Lebensfreude, also es ist eine schlimme Krankheit, aber dieses Kind kennengelernt zu haben, das war wirklich ein großes Geschenk. Ich habe es auf der Straße mal, ich habe ein solches Kind auf der Straße mal gesehen und war auch ganz erschüttert, wie alt es aussah. Und, naja, und vor allen Dingen körperlich natürlich haben die dann auch relativ früh auch Ausfallserscheinungen, wie ein älterer Mensch. So, jetzt machen wir mal einen Themenschnitt. Ich habe gelesen, dass Arabella eine Schuhfetischistin ist. Naja, Fetischistin. Ich bin wie jede Frau wahrscheinlich ein Schuhfreak, logischerweise. Ich habe halt sehr, sehr viele Schuhe. Ja. Wie viel hast du? 200, 300 Paar. Nein. Überall schon ausgelagert, gebunkert, weil ich kann sie schon alle nicht mehr unterbringen. Was ist denn da los bei Frauen? Warum stehen Frauen so auf Schuhe? Ich kenne keinen Mann, selbst nicht Schwule, die so einen Schuhtick haben. Warum haben Frauen das? Warum hast du es? Ich kann an schönen Schuhen einfach nicht vorbeigehen. Das ist ich kaufe auch Schuhe. Also jetzt habe ich auch schon wieder so hohe Hacken an zum Beispiel, mit denen kann ich kaum gehen. Habe ich das gesehen? Aber du kannst gut gehen. Ja, ich habe es gesehen. Soll ich die machen? Sind ja schon wieder sehr hoch. Ja, sehr. Ja. Aber Hauptsache, ich habe sie. Ja. Und ich habe sogar Schuhe, die noch höher sind. Die habe ich nie angezogen. Die stehen nur bei mir zu Hause im Schrank. Mache ich den Schrank auf. Diese schönen Schuhe. Wunderbar. Mach sie wieder zu. Was sagen Schuhe über Menschen aus? Glaube ich sehr viel. Also Schuhe, ich finde, also Schuhe sind ja eigentlich ein Accessoire, das man gerne vernachlässigt und das lässt dann vielleicht auch ein bisschen auf den Charakter schließen. Jetzt wollen wir doch mal gucken, was hier unter meinem Tisch ist. Schuhe? Nein, das ist eine Plastiktüte. Ja. In dieser Plastiktüte befinden sich 2 Paar Schuhe von hochprominenten Menschen aus Deutschland. Ja. Die sie uns extra zur Verfügung gestellt haben für diese. Wir rätseln jetzt mal gemeinsam, was die Schuhe über den Menschen aussagen. Und natürlich sollst du raten, von wem die Schuhe sind. Das erste Paar, da gebe ich dir eine Hilfestellung. Ja. Es handelt sich um eine Frau. Ja. Ja. Sieht das schon ziemlich fesch aus, ne? Wäre das was für dich? Würde es dir gefallen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Schuhe auch mal getragen. Nein, das sind aber nicht deine. Nein, das sind nicht deine. Was ich ja auch immer so seltsam finde, dass ihr nicht umknickt. Ich würde ständig umknicken mit solchen Schuhen. Ihr könnt das. Ne? Setzen wir nach Gebrauch ein, um uns dann an den Männern festzuhalten im Fall der Fälle. Und was ich auch immer sehr seltsam finde, ich bin ein Freund des bequemen Schuhs. Ja. Die Zehen sind ja extrem gedrückt. Bei den Spitzenschuhen, ja. So, was sagt der Schuh über die Frau? Das ist auf jeden Fall eine sehr weibliche Frau. Sehr weiblich, ja. Die, würde ich sagen, Sexappeal hat, den auch gerne zum Einsatz bringt. Ja. Und eine gut aussehende, sexy. Ja, ich helfe dir mal ein bisschen. Ja, aber aus welchem Bereich kommt sie denn? Ja, genau. Also es sind nicht die Schuhe von Angela Merkel. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt euch hier getippt. Diese Frau kommt aus dem Showbusiness. Mhm. ist ein großer Star im Showbusiness. In Deutschland? In Deutschland, ja. Ja, natürlich auch in der Schweiz und in Österreich. Sendergebunden? Ja, ja. Bei der ARD? Nein, nein. Privat? Ja, ja. RTL? Nein. Sat.1? Ja, ja. Ja, warum ja, bist du da? Ja, weil, ja. sie ist eine sehr komische Frau. Ja. Also man muss sehr viel lachen und das ist ein... Also ah, die Anke Engelke wahrscheinlich, genau, oder? Genau, ja. Ja. Ich habe gerade gezögert bei Sat.1, weil sie nun leider gerade ihre Show verloren hat. Ja, das sind Schuhe von Anke Engelke. Guter Geschmack. Ja. Und sie hat sie uns zur Verfügung gestellt und du hast es noch relativ schnell ausgeholt. Ja. Also das war doch schon mal ganz schön. So, pfiffig wie wir sind, haben wir jetzt Schuhe von Männern. Mhm. Von einem Mann besorgt, auch von einem sehr prominenten Mann, der uns diese Schuhe zur Verfügung gestellt hat. Also das ist, um auch nochmal gleich zu helfen, nicht Gerhard Schröder. Schuhgröße ist nicht so groß, ne? Nee, die sehen so klobig aus, ja, weil... Also ich passe da nicht rein. Ich sehe es jetzt nicht. Okay, also ist es ein Sportler? Nein. Auch jemand aus dem Showgeschäft? Ja. Aber jemand, der modisch, sehr modisch ist, ein Mann. Also da braucht man ja doch etwas Mut, wenn man sich so kleidet. Ja, er ist... Film? Ich würde sagen, nicht direkt modisch, er ist schrill. Schrill? Ja. Ah, dann ist es... hat er im ZDF eine Fernsehshow? Nein. Man sieht ihn sehr viel im Fernsehen. Das ist ein sehr netter Kollege, den du sicher auch schon öfters getroffen hast. Oh Gott, oh Gott. Er ist auch sehr komisch. Moderator. Oder ein Comedian. Ja, ja. Ein Comedian. Ja, und auch Moderator. Aber eher ein Schauspieler und Comedian. Mhm. Er ist nicht, ich will mal noch ein bisschen helfen, er ist nicht gerade ganz schlank. Dirk Bach? Ja, Dirk. Ah. Dirk Bach. Dirk Bach trägt solche Schuhe. Dirk Bach trägt auch gerne... Da muss man aber doch Mut haben, also dann passt das ja auch. Dirk hat ja Mut. Ja, eben. Dirk hat ja in der Regel so neuerdings immer zwei verschiedene Farben von Schuhen. Ja, aha. Ja, warum das? Weil er das schön findet. Mhm. Also rote und gelbe. Okay, da kann man noch was lernen. Ja, also sind wir der Sache schon mal ganz, ganz nahe gekommen. Dirk Bach, Schuh von Dirk Bach, vielen Dank, lieber Dirk, der uns ja jetzt nicht sehen kann. Der ist ja weit weg. Richtig. Der ist ja im Dschungel. In Australien. So, nach diesem Schuhspiel haben wir jetzt den Jürgen hier und Jürgen ist 36 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo. Ja. Ich wollte die Arabella mal fragen, ob sie später für einen Playboy ausziehen würde. Jürgen, da muss ich dich leider enttäuschen. Auch dieses Kapitel meines Lebens ist abgeschlossen. Ja. Danke für die Frage, Jürgen. Okay. Er hat gefragt, ob du dich mal für den Playboy ausziehen würdest. Nein, ob ich mich wieder mal. Wieder mal. Du hast es ja schon mal gemacht. Ja. Vor 100.000 Jahren. Aber das würdest du nicht nochmal machen. Nee. Nö, also so, ja, eigentlich nicht, nein, interessiert mich halt auch nicht mehr. Ja. Ist vergessen. Wir haben Saskia hier. Die ist erst 17 Jahre alt. Hallo Saskia. Ja, schönen guten Abend, Arabella. Ich bin Saskia. Und ich habe jetzt mal eine ganz normale Frage. Und zwar, was ist dein allergrößter Traum? Schöne Frage. Mein allergrößter Traum ist eigentlich, eine große Familie zu haben. Da sehe ich mich dann schon als Großmama im Schaukelstuhl. Den Schaukelstuhl hätte ich schon. Und meine Familie ist um mich herum versammelt. Das finde ich schön. Okay, aber noch ein ganz großes Lob an euch beide. Also ich finde euch alle beide ganz klasse. Und ich bin echt traurig, dass du nicht mehr moderierst. Ah, da tut sich vielleicht irgendwann noch mal was. Da bin ich ganz, ganz optimistisch, ja. Danke, Saskia. Danke, Saskia. Tschüss. Bitte schön, tschüss. Das ist ja lustig, die Frage und auch deine Antwort. Ich habe nämlich heute auf der Homepage von Antonia Langsdorf ein bisschen rumgestöbert. Und da gibt es ein Arabella-Horoskop, weißt du das? Das hat sie mir mal erstellt. Ja, ja. Und ich habe mir nur ein paar, ein Riesending ist das. Ja, ich hab das zu Hause. Und da steht zum Schluss, Arabella will etwas Neues machen. Natürlich, ne? Willst du. Zwei Themen werden immer wichtiger. Jetzt pass auf, Familie und Heimat. Das ist nicht dumm, ne? Mhm. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie demnächst ein Kind bekommt. Die Sterne deuten darauf hin. Irgendwann zwischen jetzt bis 2006 ist da was im Busch. Naja, bitte, damit mein Traum Wirklichkeit. Antonio muss es wissen. Es wäre sicher für Arabella ideal und würde zu ihr passen. Arabella, du hast es ja gerade auch schon am Anfang angedeutet, du bist nicht in einer klassischen Familie aufgewachsen, sondern du bist bei deiner Oma aufgewachsen. Wie kam das? Meine Mama ist Schauspielerin und hatte eigentlich Engagements, die dann alle zwei Jahre gewechselt haben. Und damit ich einen Fixpunkt habe, ich meine, irgendwo musste ich zur Schule gehen, bin ich dann zu meiner Großmutter nach Wien gekommen als Fixpunkt. Und das war so dein Zuhause und die, die Oma war die Mama irgendwie. Ja, die Oma war die Mama. Und die Mama hat aber nicht in dem Haushalt... Nein, meine Mama hat in Deutschland gelebt. Ja. Und die habe ich immer im Urlaub besucht. Nimmst du es ihr im Nachhinein ein bisschen übel, dass sie dich hat alleine gelassen, die Mama? Nein, das nehme ich ihr nicht übel. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mama. Mhm. Aber vielleicht eher ein freundschaftliches Verhältnis. Also nicht. Also meine Oma war meine Mama und meine Mama war dann vielleicht eine sehr, sehr gute Freundin. Ja, also die Oma war der ganz große Bezugspunkt. Mhm. Deine Oma ist, wir haben das ja gerade schon gesagt, vor ein paar Jahren gestorben. Du hast dann weitergearbeitet. Wie hast du das geschafft? Also das war grauenvoll und die ersten Sendungen, die ich gemacht habe, muss ich ehrlich sagen, das waren sicherlich auch die grottenschlechtesten Sendungen, die ich überhaupt je moderiert habe, weil ich da überhaupt nicht zugehört habe. Mhm. Also da stand ich nur im Studio und habe gar nichts mitgekriegt eigentlich von dem, was da passiert ist. Ich meine, ich hatte so ein paar Tage, wo ich eine Auszeit auch hatte, aber dann auch bei den ersten Sendungen war ich nicht bei mir. Ist die Großmutter plötzlich verstorben? Ja. Ja. Das ist ja dann noch viel schlimmer, als wenn man sich vielleicht etwas vorstellt. Für die Hinterbliebenen, ja. Weil jemand so ganz aus dem Leben gerissen wird, das war... Wie alt ist sie geworden? Sie ist 86 geworden. 86. Hm. Wie hast du dann getrauert? Das musste ich erst lernen. Also ich hatte mich vorher überhaupt mit dem Tod nicht beschäftigt. Dazu gab es auch noch gar keine Gelegenheit in meinem Leben bislang und da war dann die Konfrontation eben sehr abrupt und sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr intensiv und da musste ich überhaupt erst lernen, mich mit der Trauer auch beschäftigen zu können. Mhm. Es ist auch noch nie vorher jemand verstorben aus deinem nahen Umfeld. Mhm. Nein. Und da habe ich richtig auch Trauerarbeit dann geleistet. Da hatte ich dann noch jemanden, der mir geholfen hat, mit dem ich Gespräche führen konnte. Ich konnte also ein ganzes Jahr auch zum Beispiel überhaupt nicht darüber sprechen, dass meine Großmutter gestorben ist. Konntest du zum Grab gehen? Das konnte ich schon, ja. Mhm. Gab es da Überlegungen, dass du einfach mal eine Weile mit der Sendung ganz aufhörst und dich aus diesem Medienrummel zurückziehst, um für dich zu sein, um dich zu finden? Nein, das nicht. Mhm. Der Vater hat deine Mutter verlassen, nachdem du geboren wurdest. Nein, auch nicht. Das sind Dinge, die dann fälschlicherweise vielleicht irgendwie zitiert oder kolportiert werden. Nein, meine Eltern haben sich getrennt, nachdem es nicht funktioniert hat, wie bei vielen anderen ja auch. Und der Vater kam aus Ghana. Ja, ja. Und hat aber in Deutschland studiert, haben sich meine Eltern kennengelernt und mein Vater ist dann in weiterer Folge nach Amerika gegangen und hat dort wieder Familie gegründet und hat dort viele, viele Jahre gelebt. Stimmt es, dass dein Vater im Kreissaal gesagt hat, es ist viel zu wenig schwarz? Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Nein, mein Papa kam aber nach meiner Geburt ins Krankenhaus und hat ganz genau geschaut und hat gesagt, ja, das ist mein Kind. Also er hat schon geschaut, aha, die Hautfarbe passt, das ist mein Kind. Aber du bist dann die ganze Kindheit quasi ohne Vater aufgewachsen, es gab auch keinen Kontakt zum Vater. Doch, es gab schon Kontakt zum Vater, aber keinen intensiven Kontakt. Also jetzt nicht Vater-Tochter-Kontakt. Wie hast du während deiner Kindheit und Jugend über deinen Vater gedacht? Ich habe mir da gar keine so großen Gedanken gemacht. Also ich kannte es ja quasi nicht anders. Ich habe dann nur in der Schule mitbekommen, okay, bei den anderen Kindern ist es anders. Die haben halt irgendwie einen Papa da auch oder einen Mann auch in der Familie. Aber weißt du, als Kind lebt man ja auch in seinem eigenen Horizont und habe ich dann mitbekommen, wie die anderen gesagt haben, am Sonntag mussten wir mit unserem Vater wandern gehen. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt bin ich gar nicht gerne wandern gegangen. Also heute sehr gerne, aber da eben habe ich nur gedacht, also wenn man mit dem Papa wandern gehen muss am Sonntag, bin ich froh, dass ich keinen Papa habe. Ja. Jetzt hören wir mal einen Anrufer. Und zwar ist das Ela, 25 Jahre alt. Hallo Ela. Hallo. Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich bin auch eine Frau, aber keine Schuhfetischistin. Ja. Das gibt's auch. Okay, das haben wir schon mal geklärt. Genau, das dazu. Ja, meine Frage ist, und zwar, Arabella hatte manchmal ziemlich skurrile Leute in der Sendung, ob sie hin und wieder mal das Bedürfnis gehabt hätte, einen ihrer Gäste entweder rauszuschmeißen oder, weiß nicht, zu beschimpfen, weil manchmal waren da ja echt Leute mit bei, wo man sich zu Hause schon als Zuschauer vom Fernseher gedacht hat, oh Gott. Ich glaube, sie hat oft geschimpft. Mhm, ich habe oft geschimpft und ich habe auch Gäste rausgeworfen, das habe ich gemacht, also da ging es mir wie euch. Ja. Okay, Ela, danke für den Anruf. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Danke. Marcel ist hier und Marcel ist 30 Jahre alt. Hallo Marcel. Hallo Domian. Ja, hi. Deine Frage an die Arabella. Ja, also ich habe mal eine Frage, und zwar in den ganzen 10 Jahren, wo sie die Talkshow gemacht hat, ob sie sich da mal in einem Gast verliebt hat, sprich, dass er Herzrasen bekommen hat und dass sie ihn erstmal so für eine gewisse Zeit lang gar nicht mehr aus dem Kopf gekriegt hat. Nein, das ist nicht passiert. Ehrlich? Nee. Und auch nicht jemanden, den du mal sehr attraktiv fandst? Bestimmt, komm. Das glaube ich nicht. Doch, jemand, den ich sehr attraktiv fand und sehr, sehr charmant, das stimmt schon, jetzt habt ihr mich schon wieder erwischt, ist, jetzt kann ich aber mich an den Namen nicht mehr erinnern, es gab doch damals diese Werbung mit dem Italiener, der gesagt hat, ich habe gar keine Augen. Ja. Und der war bei mir und ich spreche kein Italienisch und er spricht kein Deutsch, aber wir hatten auch keinen Übersetzer, sondern wir haben nur mit den Augen gesprochen und mit Händen und Füßen und den fand ich wahnsinnig charmant. Also da muss ich sagen, da habe ich auch das Interview, waren vielleicht 5 Minuten veranschlagt, da habe ich glaube ich 15 Minuten mit dem geredet und dann alle schon so, aber das muss weitermachen. Den fand ich sehr, sehr schnucklig, ja. Ja. Aber sonst wirklich nichts gelaufen? Nein. Kein Sex hinter den Kulissen? Also nein. Okay, das war der... Marcel war das. Marcel, danke für deinen Anruf. Tschüss. Ich würde gerne nochmal auf deinen Vater zurückkommen. Du hast irgendwann dann ja Kontakt, doch näheren Kontakt zu ihm aufgenommen. Wie alt warst du da? Das war eigentlich sehr spät, näheren Kontakt. Da war ich, 30. Mhm. Und das ging von dir aus, ne? Das ging dann von mir aus. Ja, mein Papa hat zwar, also wir haben schon den Kontakt immer über all die Jahre gehalten, aber das war eigentlich, da ging es eben nicht von mir aus, da ging es von ihm aus und dann mit 30 habe ich mich ihm dann eigentlich genähert, aber... Also das heißt, mit 30 gab es erst das richtig intensive Gespräch miteinander? Dazu ist es leider dann nicht gekommen, weil mein Vater dann verstorben ist, also das hat dann auch nicht so sein sollen. Das heißt, du wolltest letztendlich dann diese Beziehung vielleicht nachträglich aufbauen? Und dann ist oder zumindest mal erforschen. Ja. Warst du in seiner Heimat? In Ghana? Das war alles geplant. Aber du bist dann doch nicht hingefahren? Nein, dann, also das da habe ich ja dann quasi durch den Tod von meinem Vater auch wieder so einen auf den Deckel bekommen. Mhm. Bist du zu der Beerdigung gefahren von deinem Vater? Nein, bin ich nicht. Warum nicht? Ich glaube, da war ich auch wieder so in einer Schockphase und eigentlich, weißt du, das ist ja auch, deswegen sage ich, einen auf den Deckel bekommen, gerade in dem Moment, als ich mich ihm annähern wollte und bereit dazu war, weißt du, was da auch im Unterbewusstsein alles abgelaufen ist, verstirbt dann der Papa, also da war ich auch wie unter einer Sauglocke. Wir haben den nächsten Anrufer und das ist Sven und Sven ist 32 Jahre alt. Hallo Sven. Hallo? Ja, hallo Sven. Ja, Sven, wir hören dich. Ja, guten Abend, Jürgen. Ich habe eine Frage an Arabella. Bitte. Und zwar, ob sie, bevor sie beim Fernsehen angefangen hat, einen Beruf erlernt hat. Ein was? Einen Beruf erlernt. Ja, das wäre schwer möglich gewesen, weil ich habe mit 19 Jahren angefangen beim Fernsehen und habe mit 18 mein Abi gemacht und habe dann angefangen zu studieren, Publizistik und Theaterwissenschaft und habe dann ganz, ganz schnell angefangen, eben beim Fernsehen zu arbeiten. Danke, Sven. Wann gibt es wieder neue Projekte? Jetzt erstmal in Österreich gibt es eine neue Show ab Ende November, glaube ich, am 26. Und in Deutschland muss man noch warten. Ja, danke. Ich bin übrigens ein sehr großer Fan von dir. Das ist prima. Danke, Sven, für den Anruf. Auch von den Jürgen. Okay, danke schön. Tschüss. Jo, tschüss. Jo. Du hast vorhin gesagt, dass so eine Andeutung gemacht, dass du... dass es schon eine Religiosität gibt, dass du glaubst, gläubig bist. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, wie dein Glaube aussieht? Ist es eher ein buddhistischer Glaube, ist es ein christlicher Glaube? Ich möchte das gar nicht labeln, sondern ich glaube einfach, dass es eine Macht gibt, die doch auch dann schützend die Hand über uns hält. Und diese Macht bete ich dann an. Ja, oder wenn man sagt, meditieren ist ja auch nichts anderes als beten, eigentlich innezuhalten und das, glaube ich, ist sehr wichtig und das mache ich auch jeden Tag. Ist das gewachsen im Laufe der letzten Jahre? Das ist gewachsen, ja. Ich bin da auch durch sämtliche Phasen, also Revolte gegen die Kirche und gegen den Religionsunterricht, da bin ich in der Schule, glaube ich, schon mit 14 aus dem Religionsunterricht ausgetreten. Bist du katholisch vom Hause aus? Damals noch, ja, genau, bei meinen Eltern um Erlaubnis fragen und dann musste ich das selber auch durchboxen in der Schule und dann bin ich aus der Kirche ausgetreten mit 18 und wollte lange Zeit gar nichts von Kirche und Glauben wissen, aber im Endeffekt habe ich gemerkt, merkt, dass ich zwar immer noch einen Groll der Kirche gegenüber hege, aber nichtsdestotrotz auch glaube. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das für dich auch eine Lebenssinngebung ist? Wozu könntest du für dich formulieren, was dein Lebenssinn ist, was der Lebenssinn ist? Wenn ich das formulieren könnte, wäre ich eine sehr, sehr weise Frau. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand den Lebenssinn formulieren kann. Für mich, also was mich glücklich macht im Leben, wenn es darum geht, ist, dass es den Menschen, die mit mir zu tun haben und die mir sehr wichtig sind, gut geht, denn dann geht es mir auch gut. Gute Einstellung. Arabella, ich würde dir gerne 5 Promi-Namen nennen. Ja. Und ich, was soll ich dann machen? Du sollst dazu ein kurzes Statement abgeben, einen Kommentar. Andreas Türk. Kollege, ehemaliger Kollege von mir und ja, was soll ich dazu sagen? Also was wir gehört haben, ich habe mit ihm persönlich nicht gesprochen und deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, von dieser ganzen Geschichte. Prinz Charles? Naja, also da denke ich jetzt an diese Tampon-Telefonat. Das kann man auch nicht glauben, dass das so stattgefunden hat, wie das damals abgedruckt wurde. Ja. Prinz Charles ist Prinz Charles. Prinz Charles, ja. Abstehende Ohren, sage ich jetzt mal. Roberto Blanco. Ein bisschen Spaß muss sein. So. Da erinnere ich mich ans Lambada-Tanzen, weil ich war mal bei Wetten, dass. Ja. Und da war dann die Saalwette, Wetten, dass sie es nicht schaffen, Arabella Kiesbauer zum Lambada-Tanzen mit Roberto Blanco zu bringen. Und das funktionierte dann doch? Ich habe es dann getan, ja. Jürgen Fliege. Priester. Edmund Stoiber. Ich erinnere mich lieber an den Moment, als ich den Fernsehpreis aus seinen Händen übernommen habe. Ja, das war sicher ein schönerer Moment. Ja. Lass uns ein bisschen noch über die Pläne sprechen. Wir haben ja gerade so einen, schon privat versucht, so einen kleinen Ausblick zu machen, zumindest horoskopisch. Du hast einen Freund, du bist verliebt zurzeit. Ja. Ja. Groß verliebt? Verliebt. Sehr verliebt. Und ist das wirklich ein Thema, vielleicht demnächst eine Familie zu gründen oder ein Kind zu bekommen? Also wenn es ein Thema ist, dann ist es ein Thema zwischen mir und meinem Liebsten. Ja. Aber ich bin ein Familienmensch und Familie ist für mich sehr, sehr wichtig. Und beruflich ist im Moment in Deutschland nichts angesagt. Aber du machst beim ORF machst du Sendungen, du moderierst den Opernball in Wien. Was sind Wünsche? Was würdest du gerne machen hier in Deutschland? Eine gute Unterhaltungssendung. Also jetzt in Österreich zum Beispiel ist das auch eine Retro-Show, Austropop. Da geht es also um die Musikgattung der 70er, 80er, 90er Jahre. Natürlich dann ein Eintauchen in ein kollektives Erinnern, ja, als wir jung gewesen sind. Und was wir damit verbinden mit der Zeit. Das ist einfach eine schöne Unterhaltungssendung. Könntest du dir Late Night vorstellen? Das kann ich nicht. Also ich bin kein Comedian, ich kann keine Stand-Ups. Das wäre jetzt, also die klassische Lady zum Beispiel, das könnte ich nicht. Könntest du dir vorstellen, eine große Show zu machen, sowas wie Wetten, dass? Also Wetten, dass ist schon sehr vermessen zu sagen, dass man sich das vorstellen kann, weil das ja nun wirklich die Unterhaltungsshow ist, die wir haben in Deutschland und mit der wir auch aufgewachsen sind. Das war schon ein großer Moment, dort überhaupt mal eingeladen zu sein und dort auf der Gästebank zu sitzen. Aber ja, eine schöne große Show, so wie ich das in Österreich ja auch mache, also why not? Wir haben noch einen Anrufer und zwar die Sabine. Sabine ist 34. Hallo Sabine. Hallo Domian, hallo Arabella. Ja. Sabine, grüß dich. Ich wollte mal fragen, ob du schon eine Frau geküsst hast. Eine Frau geküsst? Ja, so richtig. Das muss ich mal überlegen. Also wenn es passiert ist, hat es keinen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Ja, dann muss man nicht überlegen. Entweder weiß man das oder man weiß es nicht. Also, ist nicht dein Ding. Und ich bin auch keine Schuhfetischistin. Auch keine? Ja, Mädels, lass mich hier nicht hängen, bitte schön. Na gut, ich nehme es gerne auf meine Kappe. Ich bin die Einzige, die so verrückt ist. Also, vielen Dank, Sabine. Ja. Mach's gut, tschüss. Ja, bitte, tschüss. Tschüss. So, Arabella, was ist jetzt als nächstes, was steht als nächstes an? Was machst du? In Österreich, die Show. Das ist beruflich, ist das nächste, ja. Dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön. Und wünsche dir auch, dass, und wünsche uns, dass man dich hier in Deutschland demnächst mal wieder sieht. Und alles Gute. Und dass auch nicht mehr Dinge passieren wie früher. Dass, du hattest ja mal Morddrohungen und ist das eigentlich vom Tisch alles? Ja. Wir wünschen dir alles Gute von Herzen. Und ich wünsche dir auch alles Gute. Ja, das ist ja lieb von dir. Ich wünsche dir auch alles Gute. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der nächsten Woche ist Alexander hier, Alexander Klaas. Ich wünsche euch einen schönen Wochenende, einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war 1Live Domian vom letzten Samstag. Domian Live gibt's wieder morgen Nacht um 1 Uhr.